Hallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltungen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Netz- und Nerd-News Folge 13. Heute ist der 17. Oktober 2013. Ich bin Marvin Heidelstedt und es kann losgehen. Crytek serviert, also baut ja gerade ein neues Spiel, das heißt Rise. Und bei Rise mussten so viele Überstunden geschoben werden, dass bei den Beendigungen der Entwicklungsarbeiten für die Xbox One 11.500 Abendessen innerhalb der Überstunden serviert wurden. Link, Show Notes 1. Also, die produzieren das im Übrigen in Budapest. Und erstmal zu den Überstunden. Die Überstunden, na gut, in Deutschland würde ich sagen, jeder kann sich das aussuchen. Wenn er Überstunden machen möchte, kann er das gerne machen. Weil zu viel, wenn es zu viel wird, schreitet ja sowieso eine Gewerkschaft irgendwie so ein. Ihr wisst, wie ich weiß, was ich meine. Und dann lese ich, dass die Entwickler gar nicht, dass die Entwickler von Crytek gar nicht in Deutschland sind, sondern in Budapest. Und ich habe immer gedacht, dass Crytek eine deutsche Firma ist. Also wie zum Beispiel Crysis, da haben die ja auch dafür geworben. Crysis, a game made in Germany oder sowas. Made in Germany. So, ihr wisst schon. Und jetzt baut Crytek in Budapest. Denn es hat, Crytek ist dann offensichtlich nicht eine deutsche Firma, also schon eine deutsche Firma, aber lässt nicht in Deutschland herstellen. Und damit hat Deutschland ja nicht wirklich eine Spieleindustrie. Eher sowas outgesourcete Spieleindustrie. Naja. Machen wir weiter mit erfreulichen Nachrichten. Und zwar, FFmpeg unterstützt H265. H265, das ist meines Wissens MP4 oder sowas. Nee, Quatsch. Entschuldigung, aber H265 ist vom Fraunhofer Institut, wenn ich mich nicht irre. Wer sich das alles mal durchlesen möchte, kann das gerne tun. Schauen wir uns zwei. Da wollte ich nur am Rande erwähnen. FFmpeg ist im Übrigen so ein Codier-Ding und Encodier- und Transkodier-Ding für Linux. Und es ist kostenlos und Open Source. Und jeder Linux-User, der Videos herstellt, der freut sich einfach nur, dass es FFmpeg gibt. Ja. Dann Samsung zeigt sparsam DDR4 DRAM. Und zwar wird nun bald wahrscheinlich und hoffentlich die ersten DDR4-RAMs auf den Markt gedrängt. Und was soll ich sagen? Ich freue mir so unendlich, weil DDR4. Ich habe immer gedacht, DDR4 gibt es nicht, weil da irgendwelche Probleme aufgetaucht sind. Deswegen wurden bei Grafikkarten auch nicht direkt DDR4 eingesetzt, sondern eigentlich gleich DDR5, aber anscheinend stimmt das nicht oder sie haben es repariert. Auf jeden Fall DDR4 jetzt mit Intels Oswald Prozessoren, ob es AMD kann, müsste ich mal nachschauen. Ich hoffe es für AMD, weil sonst wird schwierig, ob ich mir da einen AMD PC kaufe, der kein DDR4 unterstützt. Aber da ist AMD hoffentlich dran. Die machen das schon. Und jetzt eine noch erfreulichere Nachricht. Meine lieben Damen und Herren, Clementime 1.2 ist erschienen. Ja, der Clementime ist nämlich so ein Linux, Linux Player für Musik und so. Und einfach mal reinschauen. Das Ding ist sauschnell, kann Musikbibliotheken von über 10.000 Stück verwalten. Sehr gut verwalten und ich bin einfach nur begeistert. Auf und ab begeistert von Clementine. Du kannst sogar Online-Streaming und so weiter und so fort. Und dann präsentiere ich Vimeo Pro. Und zwar 1 TB Speicher für 5 Stunden HD-Film. Vimeo hat jetzt die Speicherplätze für alle Beteiligten, soweit ich das sehen kann, erhöht. Und zwar ab sofort kann man 20 GB Speicherplatz pro Woche belegen mit Vimeo. Denke ich, dass das für Free-User ist. Nein, doch nicht. Okay, Vimeo Pro. Es gibt tatsächlich nur ein Vimeo Pro und da haben wir jetzt 20 GB Speicherplatz beziehungsweise 1 Terabyte im Jahr. Das sind 5 Stunden Filmmaterial. Und wer sich das mal durchlesen möchte, kann sich das gerne tun. Das Ganze kostet 129 Euro im Jahr. Und ja, sehr schick. Ich finde Vimeo generell gut, weil Vimeo nämlich Folgendes macht. Die sind kein YouTube. Aha. Und die zahlen keine Werbung. Und die sind auch nicht abhängig von irgendwelchen Werbenden oder Werben oder von Firmen, die Werbung zeigen möchten. Deswegen ist Vimeo eigentlich die erste Wahl, wenn es da nicht diese Beschränkung gäbe. Deswegen setze ich, wenn ich auf Filme gehe, eher auch auf archive.org. Sehr gute Alternative da. Oder BitTorrent. BitTorrent ist auch gut. Aber Vimeo ist schon mal ein guter Ansatz. Nicht schlecht, sondern gut. Abgesehen davon müsstet ihr mal auf Vimeo drauf gucken. Da ist nämlich die Videoqualität generell viel höher als auf YouTube, weil Vimeo tatsächlich so professioneller ausgelegt ist, weil man für diesen Dienst auch bezahlen muss. Sonst kann man nur wenig Video hochladen, was natürlich wieder sehr gut ist. Ne? Also müsste man sich mal anschauen. Und die GEMA ist im Übrigen auf Vimeo auch nicht so rasant hinterher. Und nun kommen wir wieder zu diesem komischen Canonical-Chef, der mich da gerade so angrinst. Auf CD-Netz. Und zwar Ubuntu erweitert jetzt die Suchfunktion für dieses Amazon anscheinend. Und bei Amazon hieß es ja erst, dass es jetzt so wird, also bei Amazon war es so, dass die ganzen eingegebenen Suchbegriffe erstmal zu Amazon direkt wandern und dann da abgegriffen werden konnten. Das heißt, Amazon konnte alles wissen, zum Beispiel, Blu-ray ist sexy, ne? Wenn man das eingibt in dem Suchfeld von Unity, dann fliegt diese wunderschöne Phrase direkt zu Amazon und wird da ausgewertet. Und die zeigen dann euch Blu-ray, Film X, super, jetzt kaufen, in diesem Unity-Oberfläche an. Und das wird jetzt erweitert und zwar auf 50 Online-Quellen. Das heißt Smart Scope und könnt ihr euch durchlesen. Shownotes 2 oder so. Und jetzt nochmal eine wunderschöne Nachricht. Game of Thrones, die Blu-ray, Staffel 1, die komplette Staffel 1 für, jetzt haltet euch auf euren Hocker fest, 15 Euro. Kaum zu fassen, dass das so günstig ist. Wenn es keine Blu-ray wäre, würde ich es mir sogar kaufen. DVDs gibt es sogar ab 10 Euro. Aber leider, ich sehe nichts, wo man das DRM frei herunterladen kann. Somit ist das alles für mich gestorben. Und ich finde im Übrigen Game of Thrones sowieso nicht so toll. Also ich habe da mal bei einem sehr zuverlässigen Freund da ein paar Folgen angeschaut mit dem zusammen. Und ich mag das nicht so unglaublich gut, aber es ist schon gut, aber nicht so unglaublich gut wie andere Filme oder Serien. Naja, auf jeden Fall, wenn ich es nicht DRM-frei runterladen kann und so verhunzen möchte, wie ich möchte, dann werde ich das nicht kaufen. Das gilt dann im Übrigen für jegliche Multimedia-Sachen, die ich mir in Zukunft kaufen werde. Und das mache ich auch schon seit einem Jahr. Ausnahmen sind da Spiele. Und das hat einfach den Sinn, weil ich es mir nicht mehr antun möchte, Blu-ray zu nehmen. Lege ich die Blu-ray in meinen Linux-Rechner. Schiebt das Ding zu und dann sagt mir VLC, kann nicht abgespielt werden, hab keinen Code zum Entschlüsseln. Da muss ich erst da wieder 2 Stunden rumgurken und gucken, dass ich diese scheiß Codes herbekomme, um die scheiß Blu-ray zu entschlüsseln, damit ich es anschauen kann. Das wird auch bereitgestellt von den komischen Blu-ray-Firmen, aber egal. Und auf Windows kann man sich eine ganze Software kaufen, damit man Blu-ray abspielen kann. So schaut das aus. Und das sehe ich einfach nicht mehr ein. So blöd lasse ich mich nicht darstellen, als dass ich sowas machen würde. Mir erstmal eine Blu-ray kaufen für die Hälfte mehr vom Preis und dann geht die Scheiße nicht. Na? Und normalerweise muss der Hersteller ja eine Software zur Verfügung stellen, damit man eine Sicherungskopie von einer Blu-ray oder sonstigen Sachen anstellen kann, herstellen kann. Wozu das ganze Krypto-Zeugs und Verschlüsselungszeug, wenn die nachher sowieso das Ding rausrücken müssen, was sie allerdings nicht tun, weil da eigentlich auch niemand nachguckt, aber egal. Ich möchte am besten einen Download-Button da mal draufdrücken, dann bekomme ich das Ding als MP4 oder als AVI in Full HD, ohne irgendwelchen DRM-Kram. Oder kann ich das in meinen Servern so verteilen, wie ich möchte? Das wäre das absolute Novum. Das wäre der Standard, den ich gerne haben möchte. Dafür würde ich auch 20 Euro zahlen oder 10 Euro mehr zahlen. Das wäre mir relativ egal. So, und jetzt wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, meine lieben Damen und Herren, der gewogenen Unterhaltung. Das nächste Mal sehen wir uns wieder morgen und tschüss.